wenn das bäumchen grünt das blüht und frucht die künft'gen jahre zieren mephistopheles was wettet ihr den sollt ihr noch verlieren wenn ihr mir die erlaubniß gebt ihn meine straße sacht zu führen der herr so lang er auf der erde lebt so lange sei dir's nicht verboten es irrt der mensch so lang er strebt mephistopheles da dank ich euch denn mit den todten hab ich mich niemals gern befangen am meisten lieb ich mir die vollen frischen wangen für einen leichnam bin ich nicht zu haus mir geht es wie der katze mit der maus der herr nun gut es sei dir überlassen zieh diesen geist von seinem urquell ab und führ ihn kannst du ihn erfassen auf deinem wege mit herab und steh beschämt wenn du bekennen mußt ein guter mensch in seinem dunkeln drange ist sich des rechten weges wohl bewußt mephistopheles schon gut nur dauert es nicht lange mir ist für meine wette gar nicht bange wenn ich zu meinem zweck gelange erlaubt ihr mir triumph aus voller brust staub soll er fressen und mit lust wie meine muhme die berühmte schlange der herr du darfst auch da nur frei erscheinen ich habe deinesgleichen nie gehaßt von allen geistern die verneinen ist mir der schalk am wenigsten zur last des menschen tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen er liebt sich bald die unbedingte ruh drum geb ich gern ihm den gesellen zu der reizt und wirkt und muß als teufel schaffen doch ihr die echten göttersöhne erfreut euch der lebendig reichen schöne das werdende das ewig wirkt und lebt umfaß euch mit der liebe holden schranken und was in schwankender erscheinung schwebt befestiget mit dauernden gedanken der himmel schließt die erzengel verteilen sich mephistopheles allein von zeit zu zeit seh ich den alten gern und hüte mich mit ihm zu brechen es ist gar hübsch von einem großen herrn so menschlich mit dem teufel selbst zu sprechen. Ende von Prolog im Himmel.